1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und 3 Stunden Musik, die sich weitgehend, wenn ich das hier richtig sehe, abseits dessen bewegen, was viele von uns ganz sicherlich gestern Abend anlässlich des Eurovision Song Contests verfolgt haben. Ich muss sagen, also ich bin heilfroh, dass diese 3 Stunden, die jetzt kommen, hier nicht dazu gemacht sind, eingehende Analysen oder Kommentare meinerseits loszuwerden. Da ist ja auch schon alles und jede Menge gesagt worden. Und bei meinem fürchterlichen Hang zu Versprechern wird es, glaube ich, keine 3 Sätze dauern und ich wäre vom Eurovision Song Contest hin zum European Song Contest gesprungen, so wie Frank Elstner das auch passiert ist. Ich habe mich amüsiert. Ich lasse es mal bei der Bemerkung, ich fand den Finn ganz zu Beginn eigentlich nicht schlecht. Ihr wisst ja, ich kann so ganz gerne so den schluffigen Folk-Singer-Songwriter Heini abgeben und will das heute hier und da gelegentlich auch tun. Aber insgesamt fiel mir auf, dass die Songs doch extrem kurz waren. Vielleicht liegt das daran, dass ich mit dieser Sendung seit vielen Jahren so verwachsen bin und viele Tracks hier nun doch eine gewisse Länge erreichen. Und das soll schon eine gefährliche Anspielung in Richtung des ersten Tracks heute Abend sein. Der stammt von der New Yorker Band Gang Gang Dance. Eye Contact heißt das neue Album. Und der Opener direkt führt uns in ein unsagbares, ich benutze mal das Wort, das ich am letzten Sonntag hier schon in diesem Zusammenhang benutzt habe, in ein unsagbares Labyrinth. Glass Jar, hier sind Gang Gang Dance. Yes. something new that you can taste. Like it's simple if they suit your every need. If they have you change, you can't admit defeat. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe gerade Musik gespielt aus dem neuen Album einer dreiköpfigen britischen Band, die ich sehr schätze, durch ihren Mix von Indie-Gitarren, Dance-Grooves. Die Friendly Fires haben ein neues Album raus, Pala. Daraus gerade der Titel Running Away hier im Hintergrund. Ein Wahnsinnsalbum. Hätte ich dem nie zugetraut. Arno Rebottini aus Frankreich. Gleich ein, zwei Sätze noch zu ihm. Gleich noch ein, zwei Sätze zu Anno Rebottini, groß geworden mit dem französischen Trio Black Strobe und das schon vor einer ganzen Reihe von Jahren. Diese liebliche Band, zuletzt hier mit zwei Titeln gespielt aus England, die Wild Beasts. Smother ist ihr Album daraus, Bed of Nails, das Nagelbett. Wir sind hier bei 1 Live 4. Dieser eben schon angekündigte Titel Bed of Nails ist der insgesamt zweite auf diesem Album Smother von den Wild Beasts. Ich habe ihn ganz bewusst gespielt, denn als ich das Album hörte, chronologisch vorgegangen, das tut man ja nicht immer, aber in diesem Fall war das so, habe ich natürlich zuerst dann den ersten Titel gehört. Der ist ganz interessant, der räkelt sich so ein bisschen, der kommt noch nicht so richtig auf Touren. Die Band wirkt so ein bisschen steif und mit diesem Titel Bed of Nails, ich weiß nicht, wie das kam, diese Assoziation, wie eine Larve, eine Puppe, die gewissermaßen ihre Fesseln abwirft und zum fliegenden Insekt wird. Mit diesem Titel, wie gesagt, dem ich unterstelle, dass er sogar richtig schön tanzbar ist, wie wir das eigentlich gerade gehört und erlebt haben. Ich spreche jetzt einfach mal für euch mit. Punkt, Ende aus. Nein, das soll es noch nicht ganz gewesen sein. Denn ich denke mal, dieses Fliegen und Schweben, ohne hier jetzt irgendwie esoterisch oder in Blödsinn driften zu wollen, ist ja ein Motiv, das uns ständig umgibt. Ich glaube, die meisten von uns haben das schon zumindest mal geträumt im Traum, dass sie fliegen, plötzlich unter der Decke sind oder noch weitaus höher oder am Tag einem Vogel nachgeblickt und sich gedacht, meine Güte, ich wäre jetzt gern an seiner Seite. In der Musik gibt's das ja irgendwie auch. Man vergleicht Musik immer mit dem Zustand des Fliegens, des Schwebens. Und woran könnte das liegen, dass einige Songs dieses tatsächlich zu leisten imstande sind, dass man das Gefühl hat, dieser Song schwebt, der fliegt irgendwie und andere vielleicht nicht. Eine Erklärungsmöglichkeit aus meiner Sicht, jetzt wirklich mal so ein bisschen aus dem Bauch formuliert, könnte sein, dass einige Produzenten, Musiker bei ihrer Musik so ein bisschen weiter an den Horizont denken, nach vorne, eine Vision haben, ein Ziel haben, über den Takt, in dem sie sich gerade befinden, hinausdenken und auch Motive entwickeln, Melodien, die über mehrere Takte gehen und diesem Titel so eine wunderschöne Weitläufigkeit verleihen. Ich glaube, das ist der erste Weg, um fliegen zu können, beziehungsweise um etwas als fliegend, als schwebend zu empfinden. Und das ist die große Leistung, die ich unter anderem Arno Rebotini unterstelle, den wir eben gehört haben, mit Musik aus seinem Album Someone Gave Me Religion. Und das erstaunt mich deshalb so, weil er nach der Trennung von Black Strobe, die vor gefühlt 10, 13 Jahren wirklich der heißeste Scheiß mit waren, das darf man einfach mal so sagen, neben der wachsenden DFA-Crew aus New York, neben Leuten wie Trevor Jackson aus England, Black Strobe eben, Stichwort damals Disco-Punk. Nach der Trennung profilierte sich Arno Rebotini oft und in vielen Tracks als Liebhaber von Heavy Metal, was überhaupt nichts Schlimmes ist, aber seinen Tracks bekam das nach meinem Geschmack nicht so richtig gut. Und das hier ist eine milde, eine fliegende Angelegenheit, sehr süffig das Ganze, ohne ins Unverbindliche zu driften. Die Beats sind fett. Ein tolles Album, das wir wieder hören werden. Someone Gave Me Religion. Ich habe da eben was rausgespielt. Wild Beasts. Und das, was ich gerade gesagt habe, gilt natürlich auch für unseren Vogelexperten, Ornithologen schlechthin Dominik Eulberg. Was ist das für ein wunderschönes Album, das neue Diorama, aus dem ich hier mal die Islandmuschel 400 spiele. We'll be right back. Dominik Olberg, das neue Album Diorama erscheint jetzt, beginnt sehr ambient, um dann langsam Fahrt aufzunehmen mit Tracks, die allesamt so etwas haben wie einen Horizont. Hier kommt, das passt im Grunde ganz gut zu Dominik Olberg, der Nature Boy. Der Naturbursche. Das ist der Titeltrack einer neuen EP eines dänischen Produzenten, der mir persönlich noch nicht unter die Finger gekommen ist. Sei es drum. Jesper Ryom liefert die ganze Arbeit ab. Nature Boy EP, daraus der Titeltrack. SLive 4. Gelegentlich fällt innerhalb dieser Sendung der Name eines echten Pioniers der sogenannten Minimal Music. Sein Name ist Steve Reich, der mit seinen Musikern eine Musik kreiert hat, die kreist gewissermaßen, aber nie ganz. Es werden Melodien entworfen, Kreise gewissermaßen, die immer ein ganz minimales Stück erweitert oder verändert werden, sodass die Musik sich fast unspürbar und hörbar für den Hörer am Ende doch weiterentwickelt. Erstaunlich, dass eine Manchester Popband namens Dutch Uncles auf einen Steve Reich Track zurückgreift auf ihrem neuen Album. Es handelt sich um den Steve Reich Track Electric Counterpoint. Wir wollen mal hören, was die Dutch Uncles daraus machen. Eine Band, die ich regelrecht gefressen habe, muss ich ehrlich sagen. Das liegt nicht zuletzt am Titelsong, gleichzeitig auch Auskopplung ihres Albums, Cadenza, genau. Das lag mir jetzt auf der Zunge, wollte aber nicht richtig raus. Die Band kommt aus Manchester, hat einen männlichen Sänger. Wenn man ihn erstmals hört, glaubt man, es sei eine Frau, ohne dass er jetzt großartig Kopfstimme oder Falsett bemühen müsste. Ganz faszinierend, was sie machen und im Grunde auch eine Vorlage zu einer Band, die ich im Anschluss daran spielen möchte. Hier sind zunächst die Dutch Uncles. gerade gehört die Foals mit dem Titel Total Life Forever. Hier im Hintergrund das neue Album einer schwedischen Band, die mich beeindruckt. Torpedo. We ist der Titel des Albums. We're islands in. an ocean wide dividing us. We're islands in eternity. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Bilanz zur BVB-Meisterfeier in Dortmund. Anti-Regierungsproteste in Spanien. Und das Wetter morgen 15 bis 18 Grad. Dortmund kehrt nach dem Meisterfeierwochenende langsam wieder zur Normalität zurück. Gestern und heute waren mehr als 500.000 Menschen unterwegs, um den ersten Platz in der Fußball-Bundesliga zu feiern. Höhepunkt heute ein Autokorso. Aus Dortmund Josephine Fehr. Auf einem Truck zogen die Mannschaft und Trainer Jürgen Klopp 5 Stunden lang quer durch die Stadt. Am Nachmittag ließen sie sich und die Meisterschale dann vor den Westfalenhallen von ausdauernden und trotz einiger Regenschauer euphorischen Fans lautstark feiern. Stadt, Polizei und BVB zogen am Abend eine positive Bilanz der Meisterfeier. Das Sicherheitskonzept sei voll aufgegangen, obwohl auch der Dortmunder Hauptbahnhof zeitweise gesperrt werden musste, weil zehntausende Fans gleichzeitig nach Hause fahren wollten, verlief auch die Abreise der schwarz-gelben Fanmassen problemlos. Bundesfinanzminister Schäuble sieht trotz der Affäre um den Chef des Internationalen Währungsfonds Strauss-Kahn keine Verzögerungen bei den Rettungspaketen für Griechenland und Portugal. Er sagte in der ARD, dass das Krisentreffen der Euro-Finanzminister morgen wie geplant stattfindet. Der IWF ist eine große Institution und er ist voll arbeitsfähig. Es wird halt morgen an der Sitzung in der Eurogruppe ein Stellvertreter des Managing Directors teilnehmen. Deswegen die Lösung der Probleme ist dadurch nicht belastet. IWF-Chef Strauss-Kahn ist gestern in New York festgenommen worden. Er soll versucht haben, eine Frau in einem Hotel zu vergewaltigen. In Spanien sind heute zehntausende Menschen in mehr als 50 Städten auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Sparpolitik der Regierung unter Ministerpräsident Zapatero. Beteiligt haben sich vor allem Studenten, Arbeitslose und Mitglieder von sozialen Organisationen. Spanien hat die höchste Arbeitslosigkeit in Europa. Jeder Fünfte hat keinen Job. Der Sieger der Eishockey-Weltmeisterschaft steht fest. Finnland hat sich den Titel geholt, zum zweiten Mal nach 1995. Die Mannschaft setzte sich in der Slowakei im WM-Finale gegen Schweden mit 6:1 durch. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Bochum weiter die Chance aufzusteigen. Die Mannschaft spielte zu Hause gegen Duisburg 3:1. Bochum sicherte sich damit den dritten Tabellenplatz am letzten Spieltag und geht jetzt in die Relegation gegen Mönchengladbach. Bochums Trainer Friedhelm Funkel. Wir haben halt im richtigen Moment die Tore gemacht. Relativ früh sind wir in Führung gegangen. Das hat uns ein klein wenig Sicherheit gegeben. Aber wir mussten immer hellwach sein, weil Duisburg einfach eine gute Mannschaft hat. Schlecht ist es für Rot-Weiß Oberhausen gelaufen. Die Mannschaft verlor auswärts gegen Cottbus 1:3 und steigt in die dritte Liga ab. Außerdem spielten aus NRW-Sicht Paderborn 1860 München 3:2, Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf 1:1 und Aachen-Bielefeld 1:1. Auch Bielefeld steigt ab. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ist es oft trocken, die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Morgen viele Wolken, immer wieder etwas Regen und dazu höchstens 14 Grad in Minden, 16 Grad in Dinslaken und 18 Grad in Aachen. Am Dienstag im Süden wieder sonniger, Mitte der Woche kommt der Sektor wieder über 20 Grad. Stauschau. Keine Staus. Eins live. 4. Ich möchte weitermachen mit Drum & Bass aus London von der London Electricity. Meteorites ist ein neuer Track, eine Auskopplung, eine Zwölfer könnte man auch sagen, auf der der gute Coleman von der London Electricity zum wiederholten Mal auf eine schwedische Sängerin zurückgreift. Die ist wirklich überragend. Elsa Esmeralda heißt sie. Wir hören den Titel mal. Kommt im Remix, das würde ich gerne noch dazu sagen, von Danny Bird. Maybe we're meant to crash from the sky.

1 Live hier, ganz kurz, damit wir hier den Überblick nicht komplett verlieren. Hier jetzt ein weiterer Track von Arno Rebortini aus seinem Someone Gave Me Religion Album. Davor das britische Duo Jack Dixon und Robin Cart, ich sag gleich noch mehr dazu. Und davor der Kanadier Clinch mit einem Track aus seiner Climax Control EP. We'll be right back. Neuer Album Someone Gave Me Religion von Arno Rebotini. Viele tranceige Synthesizer-Sounds hier und da, auch die Acid-Box ausgepackt, wie hier zum Ende des Tracks hin zu hören. Was habe ich denn noch gespielt? Jack Dixon und Robin Card haben wir davor gehört mit dem Titel Alone. Das ist einer aus einer ganzen Latte von 7 Tracks, die eine EP ergeben. Und diese EP, wir leben ja unter anderem im Zeitalter der Digital Downloads. Ich will hier mit offenen Karten spielen. Diese EP hat mir eine Agentur aus Berlin geschickt. Ich habe mir das Tracklisting kopiert, ausgedruckt. Aber natürlich bin ich ein Esel, mindestens einmal täglich, obwohl, aber gut, das steht auf einer anderen Seite. Ich habe vergessen, mir den Titel der kompletten EP auszudrucken. Den weiß ich nämlich jetzt nicht. Ich blöder Esel. Ich habe hier nur 7 Tracks. Die beginnen mit Adrian, Leave, Keith, Alone und dann kommen die Remixe. 7 Stück, das liefere ich aber definitiv nach, denn innerhalb dieser 7 Tracks befindet sich ein fantastischer Remix von einem Mann, der hier in den letzten Monaten definitiv zu kurz gekommen ist. Grund dafür ist, dass es im letzten Jahr 2010 einige Tracks von ihm gab, die ich blöderweise verlegt habe. Also Esel zum Zweiten gewissermaßen. Ich rede von dem Briten Eli Fino, den wir gleichwohl hier heute in dieser Show noch hören werden. Ich muss auch mal gerade nach links gucken, ob es überhaupt schon dunkel ist. Ja, wir haben eine gewisse Dunkelheit erreicht, denn wenn es richtig dunkel ist, so um die Mitternachtszeit, dann möchte ich, das kündige ich hier an, don't believe the hype. In diesem Fall glaubt dem Hype einfach mal, ein fantastisches Rap-Album aus den USA spielen. Einige werden sich denken können, um was es sich handelt, um den US-Rapper Tyler The Creator, den werden wir auch noch hören. Aber gut, wir haben Jack Dixon und Robin Card eben gehört, Alone im Colo-Remix. Davor war der Kanadier Clinch. Eine wunderschöne EP ist das, Climax Control heißt die. Ein Track mit einer fantastischen Bassline, sehr stark herausgearbeitet und viel Atmosphäre drumherum, so wie ich persönlich das speziell an Sonntagabenden eigentlich mag. Clinch, Jack Dixon und Robin Card, gerade verklungen, Arno Rebotini. Jetzt ziehen wir mal ein paar Synthesizer ab, machen die Beats ein bisschen dichter, die Rhythms, und kommen hier zu einem Duo aus Nottingham, The Elements, mit dem Bumper Rhythm. We'll be right back. Gerade gehört der Beardy Man, hier kommt Corner Shop. Ladies and Gentlemen, ganz kurz, wir sind hier bei 1Live hier. Ich habe gerade einen Titel aus dem im März erschienenen Album der britischen Band Corner Shop mit asiatischem Hintergrund gespielt. Corner Shop and the Double O Groove Off heißt, sagen wir ruhig, das Album. Davor dieser famose Beardy Man, der fast alles, was als Musik rauskommt, mit dem Mund macht. Eine wandelnde Human Beatbox, eben im eben gehörten Titel verstärkt um das Trio Foreign Beggars. Hier im Hintergrund, das ist die Achterbahnfahrt des Herzens, Rollercoasters of the Heart. Ein Titel aus Bristol vom Bassclef, der in der Tat mit Jungle-Elementen arbeitet, schweren Dubs. Ravy Dubstep, da kommt einiges zusammen. Bassclef, Rollercoasters of the Heart. Das Ganze ist ein Punch-Drunk-Ding, wenn man so will. Perverlist, Kopf dieses Labels, hat Bassclef hier veröffentlicht. Ich habe diese Nummer mehrfach gehört, bin da gewissermaßen den meisten von euch vermutlich im Vorteil. Beim ersten Mal klingt dieser Track absolut konfus, aber ich kann euch sagen, der wächst tierisch. Also bitte gebt euch Mühe, versucht ihn mehrfach zu hören. Bassclef, Rollercoasters of the Heart. Ja, der Mann wurde eben schon angesprochen. Eli Fino, hier kommt er als Remixer von Kid Knievel. Etwas ältere Nummer, sei es drum. Alles Gute, Elefino. Ich habe ja einige Agenten, die mich immer so in Sachen Joy Orbison und George Fitzgerald auf dem Laufenden halten. Ich muss die mal fragen, ob wir vielleicht doch ab jetzt Elefino langsam in den Rang auch dieser beiden genannten heben können. Ich habe auch neue Remixe von ihm da. Die sind allesamt klasse. Vielleicht noch einen heute Nacht, sonst spätestens nächste Woche. Hier kommt etwas, was mich überrascht. Ich will auch gar nicht viel sagen. Es ist das neue Album der isländischen Band Gus Gus, die vom großen Kollektiv schon seit einiger Zeit zu einer kleinen und ganz offensichtlich, ich habe das gar nicht so definitiv mitbekommen, schlagkräftigen Einheit zusammengeschrumpft ist. Das neue Album steht vor der Tür, es heißt Arabian Horse und neu im Kreis von Gus Gus ist ein Musiker einer isländischen Folkband. Wir werden das gleich hören, dass das Auswirkungen hat. Es ist Högni Egilsson von der isländischen Band Hjaltalín, die einige von euch ganz sicherlich kennen werden. Hier sind Gus Gus mit dem Opener ihres kommenden Albums Arabian Horse. Hermann Düne, dann die Infos, dann geht's weiter hier mit 1 Live 4. Bis gleich. Mit Ablo Afakama um Mitternacht. Dortmund freut sich über friedliches Fußballfest. NRW-Linke wollen nicht gegen die Landesregierung stimmen. Und das Wetter morgen oft nass. Polizei und Stadt Dortmund ziehen nach dem offiziellen Ende der BVB-Meisterschaftsfeier eine positive Bilanz. Meist blieb es friedlich. Das Sicherheitskonzept habe zu 100% gegriffen. Für Dortmunds Oberbürgermeister Sierau hat das Fußballfest Maßstäbe gesetzt. Die wahren Feierbiester der Bundesliga, die gibt es hier bei uns in Dortmund. Ich denke, das hat nochmal gezeigt, wie verwurzelt der Fußball hier ist und welche Sympathien diese Mannschaft der Herzen mit Schale hat. Wir sind rundum zufrieden und glücklich und ich glaube, die Fans, die heute hier waren, die werden das ihr Leben nicht vergessen. Insgesamt haben heute 400.000 Menschen die Dortmunder Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Sie erlebten den Autokorso von Mannschaft und Trainer und ein stundenlanges Bühnenprogramm. Die Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen aus SPD und Grünen kann aufatmen. Die Linke hat auf einem kleinen Parteitag in Bochum klargemacht, dass sie sich am Mittwoch bei der Entscheidung über den Finanzplan für 2011 im Landtag enthalten will. Ein Nein hätte zum Scheitern der NRW-Landesregierung und zu Neuwahlen führen können. Bei den Protesten gegen die israelische Staatsgründung 1948 sind heute mehr Palästinenser getötet worden als bisher bekannt. Jetzt ist von 23 Toten die Rede. Die Palästinenser hatten versucht, Israels Grenzen zu stürmen. Andreas Baum berichtet. Israelische Soldaten erschossen 13 Palästinenser, die den Grenzzaun zu Syrien und zum Libanon überrannt hatten. Im südlichen Libanon wurden zudem 10 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet, 70 weitere verletzt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zeigte sich in einer kurzen Fernsehansprache demonstrativ entschlossen, Israels Grenzen auch weiterhin zu verteidigen. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas dagegen rechtfertigte die Proteste. Dass so viele Menschen an ihnen teilgenommen hätten, zeige, dass der Wille des Volkes stärker sei als die Macht der israelischen Besatzer. Der Sieger der Eishockey-Weltmeisterschaft steht fest. Finnland hat sich den Titel geholt, zum zweiten Mal nach 1995. Die Mannschaft setzte sich in der Slowakei im WM-Finale gegen Schweden mit 6:1 durch. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Bochum weiter die Chance aufzusteigen. Die Mannschaft spielte zu Hause gegen Duisburg 3:1. Bochum sicherte sich damit den dritten Tabellenplatz am letzten Spieltag und geht jetzt in die Relegation gegen Mönchengladbach. Bochums Kapitän Christoph Dabrowski macht diese Kombination zuversichtlich. Ich kann mich, glaube ich, seitdem ich 5 Jahre in Bochum bin, an kein Spiel erinnern, was nicht gut für uns gelaufen ist gegen die Gladbacher. Das ist ein sehr gutes Omen und ja, es liegt an uns, dass wir das weiter fortführen. Schlecht ist es für Rot-Weiß Oberhausen gelaufen. Die Mannschaft verlor auswärts gegen Cottbus 1:3 und steigt in die dritte Liga ab. Außerdem spielten noch diese Vereine aus NRW: Paderborn 1860 München 3:2, Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf 1:1 und Aachen-Bielefeld 1:1. Auch Bielefeld steigt ab. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken. Gegen morgen kann es dann auch im Norden anfangen zu regnen. Der Regen breitet sich später dann über ganz Nordrhein-Westfalen aus. Zwischendurch kann es aber auch mal trocken bleiben. Dazu bis zu 15 Grad in Bochum und Arnsberg. Erkelenz kommt auf 17 Grad. Dienstag hat die Sonne dann mehr Glück. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, den ich bereits namentlich erwähnt hatte und damit in Zusammenhang auch Don't Believe the Hype, dieses berühmte Kürzel, dieser Slogan von Public Enemy. In diesem Fall gilt es dem Hype doch zu glauben, denn ein Album von Tyler the Creator, einem Rapper aus Los Angeles, schlägt wirklich heftige Wellen und aus meiner Sicht völlig zurecht. Dieser Tyler the Creator, für all diejenigen unter euch, die mit dem Namen vielleicht noch nichts anfangen können, und ich darf beruhigend sagen, euch geht es dann wie mir. Denn sein erstes Album, erschien um Weihnachten 2009 herum, ist komplett und in jeder Hinsicht an mir vorbeigegangen. Dieser Tyler, noch sehr jung, 19 Jahre zum Zeitpunkt der Produktion seines zweiten Albums, das jetzt veröffentlicht wird, Goblin heißt es, kommt aus Los Angeles, gehört zu einer Gang, einer Crew, einem Hip-Hop-Kollektiv, entfernt vielleicht mit den üblichen Wenns und Abers, vergleichbar mit D12 und Eminem. Dieses Kollektiv nennt sich Odd Future, Wolfgang, Kill Them All, und Tyler ist gewissermaßen der Kopf dieser ganzen Crew. Was auffällig ist auf seinem Album, die betörende, albtraumhafte Langsamkeit. Beats, von denen man glaubt, sie kämen tatsächlich aus der leibhaftigen Hölle. Dazu eine ganz bestimmte und interessante Technik, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Es gibt auf einem Großteil der Tracks, ich habe noch gar nicht alle hören können, aber die mir geläufigen, bei denen ist das so, 2 Stimmen. Eine dunkle, runtergepitchte und eben der klar verständliche, sehr moderat und im Grunde fast schon gemütlich vorgetragene Rap von Tyler selber. Diese dunkle Stimme motiviert ihn, treibt ihn an, fragt ihn, hat Zwischenbemerkungen, und so entwickelt sich aus einem Monolog immer auch eine Art Dialog. Das Ganze pendelt ständig hin und her und ist sehr spannend. Nach allem, was ich über Tyler gelesen habe, gilt er als homophobisch. Das streitet er auf diesem Album ab. Wir werden das gleich auch in aller Klarheit hören. Gleichwohl will er kein Vorbild sein, kein Role Model. Wie einige Rapper vor ihm schon, arbeitet er sich an einer Figur ab, die es gibt, die authentisch ist, die schon einer ganzen Reihe von farbigen Rappern ein Dorn im Auge gewesen ist. Der erzkonservative amerikanische Nachrichtenpräsentator Bill O'Reilly nämlich. Das nur mal so eine Handvoll Infos zu Tyler the Creator und seinem Album Goblin, das ich so beeindruckend finde, dass ich 2 Titel daraus spielen möchte, und zwar direkt die ersten beiden, die für meine Begriffe den Boden sehr gut bereiten für all das, was dann im weiteren Verlauf auch noch kommt. Tyler and Tyler the Creator. Sorry. You wouldn't do that, Tyler. Kill yourself or anyone. You don't even have the balls to begin with. What you need is me, someone to talk to. It's been a while since our last session, so tell me what's been going on. I'm not a fucking role model. I know this. I'm a 19-year-old fucking emotional coaster with pipe dreams. This Kanye tweeted telling people he's bumping all of my shit. These motherfuckers think I'm supposed to live up to something. Shit. I'm still jacking off, proceeding my life careless, but getting more pussy because I tell bitches I'm Wood Harris. As you should. Philly to Paris, I'm getting these weird stares at skate parks and airports all in the air. It's weird. Yonkers dropped and left them craniums mind fucked. Yeah. Now competition missing like that nigga my mom fucked. He still has hasn't called me yet. That's not your fault. But that's a whole fucking different argument. Shit, I got over it. And a couple bucks in my pocket, so now I could go buy a couple hot pockets so grandma can stop cooking them nasty-ass collard greens. Pressure's on me like this top hat bastard intro. How the fuck I'm gonna top that? Tyler, you're top-notch, you're a very creative individual. Okay, you guys call me. I'm not a fucking rapist or a serial killer. I lied. You know, you just want attention. You'll be fine. I tried too hard, huh? No. You don't. Made a couple thou and I just don't know what to buy yet. The preem shit is free and I don't drink, so fuck a wine set. Nigga, fuck a mindset. My brain is in obscenity. Fucked in the head. I lost my mind with my virginity. Oh. That's a 3336. Isn't he a devil worshiper? Cause I'm too fucking ignorant to do some research. I'm the star of the group, yeah. So no one else gets the respect that they deserve. Cause of you, bastard was good though. What you think I recorded for? To have a bunch of critics call my shit a bunch of horrorcore? Like I didn't make Parade or Inglourious? Cause I'm too scared to tell my friends the way I really fucking feel? Of course they only listen to lyrics about me pissing off in the tombs of Lower Croft. I'm getting pissed off. Message boards are on my dick. I need a pissing waiver. Let me bust one in their mouth. I know they feel a flavor. So, Can't they just be happy for me? Like a kid with nothing living out his dreams? Why they gotta fucking hate? It's like everyone's happy. Everyone's got a dream. I mean, I love you, Tyler. You have to believe that. I don't even skate anymore. I'm too fucking busy. I can barely kickflip now. Why that? Do you not have any free time in your hands? What the fuck you mean I'm not talented? You see the shit that I've been doing? I have. I think you're a great person. I mean, I'm not that great of a rapper, but as a whole, I'm pretty cool, right? Excited, thinking shit is so tight. What? Getting cosigns from rappers that I don't even like. What the fuck you want me to do? Start to gobble his mic and start jacking him off until his cack blasting off? No. Fuck that. These niggas ain't fucking with me because I don't listen to the immortal with Tech of the Neek and all this underground bullshit that's never gonna peak on the Billboard Top 20 and Gem of the Week. I'd rather listen to Badu and Pusha the T and some Waka Flocka Flame instead of that real hip hop that's bull of the sheet. But they wanna critique everything that we Wolf Gang has ever released, but they don't get it. They don't, it's not made for them. Cause it's not made for them. The nigga that's in the mirror rapping, it's made for him. But they do not have the mindset that's same as him. I'm not weird, you're just a faggot. Shame on him. It is, but Tyler, you're gonna have to cut down on that faggot word. That's very, that's a bad. I'm not homophobic. I mean, I don't think you are, but faggot. Alright, well, since the last time we... Those fuckers are good performance. I get on stage and I have as much fun as I can. I mean, you seem like you have fun. Your Twitter posts, they're really random, and it's ADD. Who doesn't have ADD? Well, I don't. I mean, sometimes you just say really outlandish things, and we just want to know what's the problem for this. I wish Tabay was here. Therapy's been sending a niggas getting offended. They don't wanna fuck with me cause I do not fuck with religion. But see, that's my decision. You fuckers don't have to listen. Here, put this middle finger in your ear. I don't recognize. When someone gets blamed cause some white kid had aimed his AK-47 at 47 kids, I don't wanna see my name mentioned. I don't think anyone takes you serious enough to believe you. College wasn't working and I wasn't working, so I was at home jerking off until my dick was hurting. But I was determined to be great, so those classes could wait. Cause the 4 days that I went, I wasn't learning shit. I mean, now I'm living dreams that I've wanted since 8. I can't afford to give my mother something on her birthday. I mean, you've explained to me that you were in school, but they claim the shit I say is just wrong. Like nobody has those really dark thoughts when alone. I'm just a teenager who admits he's suicide prone. My life is doing pretty good, so that date is postponed for now. Wow, life's a cute bitch full of estrogen. And when she gives you lemons, nigga, throw them at pedestrians. So, what are you saying? Take advantage. I mean, you've been doing pretty good. I've seen that. Still live in my grandma's house. Sell out a fucking show in London just to end up on couches. I hate my fucking life, but when I make that announcement, my hero calls my phone just to put that in doubt. Then, but then I am confused if I want in or just out. My friends really think I'm playing when I say I need counseling. I sit in grandmother's living room and just pout and shout loud inside. Sometimes I just wanna die. No, you don't. Our future came from the bottom, and it's gonna take a couple armed armies trying to stop them. All you fucking lames don't have to like me. The devil doesn't wear Prada. I'm clearly in a fucking white tee. Whoa. All right. So you was telling me you went to New York. Threesomes with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm mocking death rock stars. Wearing synthetic wigs made of anwars. Dreadlocks, bedrock, harder than a motherfucking Flintstone. Making crack rocks out of pussy nigga fish bones. This nigga Jasper trying to get grown. About 5'7" of his bitches in my bedroom. Swallow the cinnamon, I'ma scribble this shit and shit while Sid is telling me that she's been getting intimate with men. Sid, shut the fuck up. Here's the number to my therapist. You tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. I told him to quit bitching. It says in a fucking hotline for a fucking shrink. Sheesh, I already got mine and he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 6:03 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cock 9. This ain't no VTech shit or Columbine. But after bowling, I went home for some damn adventure time. What you do? I slipped myself some pink zannies and danced around the house and all over print panties. My mom's gone, that fucking broad will never understand me. I'm not gay, I just wanna boogie to some Marvin. What you think of Haley Williams? Fuck her, Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that faggot nigga Bob is in and stab Bruno Mars in his goddamn esophagus and won't stop until the cops come in. I'm an overachiever, so how about I start a team of leaders and pick up Stevie Wonder to be the wide receiver? Green paper, gold teeth, and pregnant gold retrievers, all I want. Fuck money, diamonds, and bitches don't need them. But where the fat ones at? I got something to feed them. It's some cooking books, the black kids never wanted to read them. Snap back, green chia fucking leaves. It's been a couple months and Tina still ain't perma fucking weave. Damn. Goddamn goblin. Hey. Goblin. They say success is the best revenge, so I beat Deshae up with a stack of magazines. I'm in, oh, not again, another critic writing report. I'm stabbing any blogging faggot hipster with a pitchfork. Still suicidal, I am. I'm Wolf. Tyler put this fucking knife in my hand. I'm Wolf. Ace gon' put that fucking hole in my head. And I'm Wolf. That was me who shoved the cock in your bitch. What the fuck? Fuck the fame and all the hype, G. I just wanna know if my father would ever like me. But I don't give a fuck, so he's probably just like me. A motherfucking goblin. Fuck everything, man. That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead. Planet New Planet promo. Eins Live 4. Zwei Tipps, die ich nicht unbenannt sein möchte. Unbenannt lassen möchte, so klingt es eigentlich besser. Gerade verklungen ist die zauberhafte Band Love Inks aus Austin, Texas, ESP das Album. Davor eine weitgehend akustisch spielende Band, ich möchte den Begriff Folk hier nicht unbedingt anwenden, aus Schweden, bezaubernd, Solanda. Passing Mount Satu heißt das Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Hier im Hintergrund der Boxcutter aus seinem Album The Dissolve, das jetzt in diesen Tagen erscheint. We'll be right back. 1-3-4. Es ist die Welt des Elifino. Jetzt habe ich mich doch wirklich mal durchgerungen. Ich habe hier so großartige Tracks von ihm. Ich gebe zu, es ist keine Musik, mit der man unbedingt Meisterschaftsfeiern begehen würde oder begangen hat. Aber ich glaube, man kann es trotzdem wirklich ganz gut hören. Diese vielen Zwischenschläge, diese kleinen souligen Snippets, die er in der Lage ist, in seinen Tracks immer wieder zu platzieren. Wobei ich hier von einem Remix erneut rede. Elifino remixt einen Newcomer Lucky Paul. Und dieser Track hier, Thought We Were Alone, ist nachzuhören auf The Slow Ground, der neuen EP von Lucky Paul. Davor haben wir diesen großartigen Boxcutter gehört. Das neue Album von ihm heißt Dissolve, kommt mit wunderbar leicht verdrehter, sphärischer Funkmusik im Grunde daher. Insofern hat Boxcutter sich von seinen Anfängen, die doch sehr stark im Dubstep-Bereich wurzelten, schon entfernt bzw. bewegt. Das klingt ein bisschen besser. Hier haben wir erneut Elifino. Der Track heißt diesmal Keith, wird von ihm remixed und stammt von einem Duo, das ich heute schon ins Spiel gebracht hatte. Jack Dixon und Robin Card, nämlich die beiden mit einer 7-Track-EP, deren Titel bei mir zu Hause im Rechner schlummert, aber eben nicht hier. Das trage ich nach. We'll be right back. Ich schalte mich an dieser Stelle ganz kurz ein. Zweimal hörten wir den britischen Produzenten Elly Fino jeweils in einer seiner Rolle als Remixer. Und hier heute ist so ein bisschen die Sendung einiger zumindest Doppelungen. Greife ich sehr gerne nochmal auf das Dominik Eulberg Album zurück, von dem ich im Laufe der Sendung sagte, es stände vor der Veröffentlichung, was im Übrigen gar nicht ganz richtig ist. Es ist veröffentlicht. Ja, ich habe das nochmal überprüft. Der 9. Mai war das Veröffentlichungsdatum. Wir sind also noch gut dabei, zumal ich Dominik ja bei anderer Gelegenheit auch schon ins Spiel gebracht hatte. Hier mit einem absoluten Highlight des Albums, dem Titel Tanz der Glühwürmchen, dessen wunderbar, fast schon flügelartige Synthesizer-Motivlinie, jetzt bin ich wieder bei den Flügeln, mich so ein bisschen an die Eleganz des Franzosen Joachim erinnert, der auf einem frühen Album einen ähnlichen Titel hatte. Blöd, dass ich den nicht mitgebracht habe, aber, das aber bitte, das kommt jetzt, ich habe was Neues von Joachim, seine neue Single-Vorbote zum im September erscheinenden neuen Album Forever Young, die möchte ich hier gerne spielen. Das wichtigste Independent-Label oder auch Underground, ja, da können wir uns jetzt streiten, der 80er Jahre aus Amerika kommend, also das wichtigste amerikanische Indie-Label der 80er Jahre, jetzt habe ich's, war, ich glaube, das muss man nicht so fürchterlich diskutieren, ein Label, dessen Name aus drei Buchstaben bestand, SST. Auf diesem Label veröffentlichte unter anderem auch eine Band, die heute Abend, beziehungsweise heute ist immer schwierig, wenn wir den frühen Montag haben, ich rede natürlich vom Sonntag, im Düsseldorfer Zack gespielt hat. Die glorreichen Meat Puppets aus den USA, die im Übrigen an diesem Wochenende, wenn wir das mal als verlängerten Zeitraum sehen, auch auf einem Festival gespielt haben, über das ich in der letzten Sendung einige Worte verlor, nämlich dem All Tomorrow's Parties Festival in England, wo die Band von den Kuratoren dieses Festivals von Animal Collective eben eingeladen worden ist. Im Vorprogramm der Meat Puppets eine hochinteressante Band, deren Album mir erst 3-4 Wochen nach dem offiziellen Release in Deutschland jetzt in die Finger gekommen ist. Ich rede von der amerikanisch-englischen, wenn man ganz genau sein will, Band Color Music und ihrem Album Mai. Dann kommt ein Unterstrich und dann geht's weiter. Is Pink, also möglicherweise My Name is Pink. Color Music hier mit einer überlangen Nummer. We'll be right back. Die amerikanische Band Color Music gastierte am Sonntagabend im Vorprogramm der Meet Puppets im Düsseldorfer Zack. Mai unterstrich, sorry, wenn ich das hier deutsch hinzufüge, Is Pink. Das Album der Band, das mich verblüffte und vor echte Rätsel stellte, mal trocken wie eine Desert Rock Band mit wuchtigen Black Sabbath Einflüssen, dann wieder hier mit so einem regelrecht kosmischen Outro, dieser geflüsterte Gesang, der mich so ein bisschen an die Stone Roses denken ließ. Kaleidoskopartig spiegeln sich hier verschiedene Einflüsse. Ein starkes Album, mit dem man sich allerdings, mit dem muss man so ein bisschen in den Clinch gehen. Color Music. Möchte mich an dieser Stelle bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine angenehme, friedliche, gesunde Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit dann hier wieder hören. Mein Name ist Klaus Vier. Ich möchte das Theater hier schließen mit ein paar Klängen noch aus dem neuen Album von Africa Hightech. Alles Liebe, alles Gute, ciao. When there is no sun to light the way, there is no day. Darkness, when there is no sun to light the way.